Ja, bitte, das schmeckt eh noch gut. Es ist nicht einfach ein Flüchtling zu sein. Überhaupt nicht gesehen, wie es angefangen hat, aber es ist zu leicht, wenn einer rein mit der Polizei kommen und die Leute wegrennen wollten, hat die Polizei relativ unsamt umfallen lassen oder gegen einen anderen Polizisten fallen lassen. Feministische Systemkritik geht von einer grundsätzlichen Infragestellung des dualistischen Geschlechterkonzeptes aus. Radio Afrika International. Dass sie bei Verkehrskontrollen und auch bei Sonnenkontrollen Haarproben machen will. Wir finden das jetzt absolut super toll und unterstützenswert. Und deswegen haben wir gesagt, was, geben wir gleich freiwillige Urin- und Haarproben ab, um eben zu zeigen, wie toll wir den Überwachungsstaat finden. Yo! Okay. Orange 94.0, das Freie Radio in Wien. Wer in Wien sein Radio auf die Wellenlänge 94,0 einstellt, ist vielleicht erst einmal ratlos, weil da gerade auf Amharisch über die neueste Theaterproduktion in Äthiopien berichtet wird. Oder staunt möglicherweise über bisher nie gehörte Musikrichtungen. Oder erlebt ein Hörspiel über Tierfußball im Schnee, von Kindern gestaltet. Oder hört ein philosophisches Gespräch über das Glücksparadox. Diese Radiostation ist jedenfalls anders als die, die man sonst so kennt. Über 400 Radiomacherinnen und Radiomacher gestalten hier Sendungen in mehr als 15 Sprachen, und zwar ehrenamtlich, ohne Bezahlung und ohne Zensur, ohne Einmischung von staatlichen Stellen oder Politikern und ohne Werbung. Radio Orange, das freie Radio in Wien, existiert seit 1998. Wie ist es dazu gekommen? Es gab eine Zeit, da existierte in Österreich nur ein einziges Rundfunkunternehmen und eine Post, die das staatliche Rundfunkmonopol mit kriminalistischen Mitteln verteidigte. Das ist undemokratisch, befanden einige junge Menschen und nahmen den Kampf gegen das Rundfunkmonopol auf, als Radiopiratinnen und Radiopiraten. Es gab in den 60er Jahren im deutschsprachigen Raum eine Zeitschrift, die hieß Underground. In der gab es das Inserat von John Lennon. Er will im Mittelmeer auf ein Schiff Piratenradio machen. Weil wir wussten, es gab diese Piratensender rund um England und diese Offshore-Geschichten. Und John Lennon war natürlich schon was, also damals. Ich habe auch klar sofort hingeschrieben, ich gebe alles auf, ich fahre sofort auf die Friedenstaube, also Beastaff hat das Schiff geheißen, ich fahre sofort da runter und mache mit. Und kam dann sogar, also da gab es in Österreich ein Treffen, wo nur drei Leute außer mir, die sich in Österreich beworben haben, da mit jemandem gesprochen haben. Und es heißt halt, ja, also wir könnten in dieses Team kommen. Und drei Wochen später war dann der Bericht in den Medien, dass die Friedenstaube im Mittelmeer von militärischen Kräften aufgebracht worden ist und sozusagen vor dem eigentlichen Sendestart angedraht worden ist. So erzählt Herbie Leutsch, einer der ersten österreichischen Radiopiraten. Die Historikerin Margit Wolfsberger hat sich mit der Geschichte der freien Radios in Österreich befasst und darüber das Projekt Schallspuren gestaltet, das im Internet auf den Seiten von Radio Orange 94,0 zu finden ist. In den 80er Jahren hat sich in Österreich eine Initiative gebildet oder eine Gruppe geregt, denen das Monopol einfach gegen den Strich gegangen ist, und zwar eher aus politischen Gründen. Es gab da soziale Umwälzungen und man hat gehofft, dass das auch in den Medien vermittelt wird. Und das ist damals, zumindest im Anliegen oder in der Ansicht dieser Gruppe, nicht geschehen. Also der ORF hat das nicht gebracht in der Art und Weise, wie das offensichtlich die Menschen selbst empfunden haben. Und daher gab es den starken Wunsch, dass man sozusagen seine eigenen Medien macht. Was für soziale Umwälzungen meinst du da? Es gab einerseits einen, ich würde sagen, verzögert die Jugendkultur, die sich in ganz Europa und wahrscheinlich weltweit ausgewirkt hat, die so nach Österreich gekommen ist. Da ging es einfach darum, dass die jungen Leute ihre Musik hören wollten, die in den konventionellen Medien, sprich ORF, das war das Einzige, was man hören konnte, das Radio, ausgeblendet wurde und ganz stark zensuriert wurde. Das hat für viele eigentlich das ausgelöst, wir wollen unser eigenes Ding machen. Und dann kamen eben andere soziale Bewegungen hinzu, wie zum Beispiel zum Teil die Privatisierung und Auflösung der Verstaatlichten, damit einhergehend natürlich prekärere Arbeitsverhältnisse, Kündigungswellen, dann wieder eine stärkere Repression an der Universität. Es gab dann große Studentenstreiks und solche Dinge haben dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, wir möchten unsere Meinung selbst ausdrücken können, denn in den konventionellen Medien wird das nicht getan. Die erste österreichische Initiative nannte sich Ö-Frei und begann 1980 zu senden, zuerst in Graz, dann auch in Wien. Die Gruppe arbeitete sehr konspirativ, um nicht entdeckt zu werden. Herbie Leutsch? Durch dieses konspirative Arbeiten war ich mit meinen Freunden, du mit deinen Freunden, wir zwar kennen uns und ich weiß nicht, wer steht hinter dir, du bist hinter mir. Ich bin erst Jahre später drauf gekommen, was für Leute alle da noch dran beteiligt waren. Das war nicht wirklich ideal, aber auf der anderen Seite, es war durch die Illegalität auch nicht anders möglich. Die Strafen für illegales Senden waren zwar nicht sehr hoch, doch konnte die Post die Sendeanlage beschlagnahmen und die kostete immerhin rund 12.000 Schilling. Die Post versuchte, den illegalen Sendern mit Peilfahrzeugen auf die Spur zu kommen. Eine solche Peilung dauerte 15 Minuten, daher konnten die Sendungen nicht länger als 14,5 Minuten dauern, wenn die Radiopiratinnen nicht entdeckt werden wollten. Doch wenn man mehrere Sender mit Zeitschaltuhren verband, konnte man alle paar Minuten von einem anderen Standort senden und so die Post austricksen. Die Ö-Frei-Piraten hatten diesen Trick von Radiomachern gelernt, die für die damals illegale polnische Gewerkschaft Solidarność seinen Sender betrieben. Stellen sie zur gleichen Zeit ein und dann und auf verschiedenen Positionen rund um Wien verteilt. Ja? Und jetzt die Zeitschaltuhr hat eingeschaltet, wann dein Gerät sendet. Ja, und jetzt haben, wenn die beilt haben, jetzt haben die beilt, Kohenberg irgendwo in der Nähe, hä? Lobau, hä? Wiesenberg, wo sind die jetzt? Ja? Und natürlich haben wir gesendet immer im Stoßverkehr. Wegen der konspirativen Art der Zusammenarbeit war es schwierig, sich über die Inhalte der Sendungen zu einigen. Deshalb kam Ö-Frei auch nicht über das Versuchsstadium hinaus. Doch dass das Sendemonopol des ORF durchbrochen wurde, war ein erstes Signal.